Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute wieder eine freie Themennacht. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Doris und Doris ist 60 Jahre alt. Hallo Doris. Ja, hallo Domian. Hallo Guten Doris. Abend, bin ein bisschen aufgeregt. Ach, das kriegen wir beide schon hin. Ja, das Thema wäre gestern Abend, glaube ich, besser angebracht gewesen. Was ist denn mein Thema ist, ich habe mehrere große Krebsoperationen im Gesicht hinter mir und im Gesicht? Ja, in der linken Gesichtshälfte. Die haben mir einen Teil des Kiefers, Oberkiefer rausgenommen, den Gaumen ein bisschen und die Nasenscheidenwand und Lymphdrüsen unterm Auge alle weggenommen. Mhm. Also die haben... Das heißt, es beeinträchtigt auch so ein bisschen dein Sprechen, so ein klein bisschen. Ja, korrekt. Ich höre es ja auch ja, so, aber man kann es gut verstehen, also auf keinen Fall ist das ein Problem. Nee, ist schon richtig, weil ich kann auch nicht, manche Wörter muss ich mich anstrengen, damit ich die auch aussprechen kann. Und weil die ganze Gesichtshälfte ist auch taub, auch bis über die Hälfte von der Lippe, dann haben die mir, damit die den Mund wieder innen drin aufbauen konnten, haben die mir, musst dir vorstellen, die haben vom Kinn, von der rechten Seite vom Kinn, unterhalb des Kinn, das Fleisch, ich bin jetzt nicht dick, ne, also trotzdem haben die mir alles was weg, rübergeschoben. Zur Wangenhälfte, die haben ja die Wange ganz rausnehmen müssen. Ich habe ja auch eine künstliche Wange drin. Eine künstliche Wange? Ja, die das Fleisch, die Haut. Ja. Halt ist Kunst. So richtig vorstellen kann ich es mir nicht. Ist auch ganz schwierig. Wenn du dich im Spiegel anguckst. Dann kriege ich Kotzen. Und das, was die angebaut haben, das haben die gebraucht, um den Mund wieder innen drin aufzubauen. Dann haben sie mir aus dem Bauch Fleisch rausgenommen und damit die Schleimhäute im Mund auch wieder existieren. Funktioniert das denn? Es funktioniert, ja. Das heißt, du kannst kauen und... Nein, seit 3. März habe ich noch keine feste Nahrung zu mir nehmen können. Ach so, also nur Flüssignahrung. Astronautenkost und Suppen und ja. Das klingt ja auch, wenn du das so beschreibst, das stelle ich mir auch äußerst schmerzhaft vor. Nein, ich habe nicht eine, Schmerzen, absolut nein. Sonderbar, ich würde denken, gerade so Gesicht ist ja empfindliche Region, wenn das alles weggeschnitten nein, wird. Nein, das ist ja, es kann auch sein, ich nehme Schmerzen sehr, also ich kann Schmerzen gut annehmen oder ich kann mit Krankheiten sehr gut umgehen, mit schlimme Krankheiten. Aber das Problem ist bei mir mehr, mein Gesicht, jetzt haben die einen Teil rausgenommen, die Wulst, das Dicke, was alle außerhalb war, das ist nicht mehr ganz so dick. Für mich ist es noch dick. Du hast ja gerade das ganz drastisch gesagt, wenn ich mich im Spiegel sehe, kriege ich es Kotzen, hast du gerade so gesagt. Wie ist denn das für dich? Traust du dich rauszugehen? Ich gehe ja. Von Anfang an bin ich direkt habe mich eine Menge in einer Haltestelle hingestellt, bin über den Markt gegangen und habe... reagieren die Leute denn? Starren die dich an? Ja. Und sprechen das Problem. Die starren dich an, sprechen die dich auch an und fragen, was ist... Unterschiedlich. Ich habe es erlebt hier an der Haltestelle bei mir, dass junge Leute da standen, die haben rübergeguckt, haben gelacht und wieder geguckt und gelacht, also junge Leute um die 20, wo ich dann ganz wutentbrannt, ich war sauer, traurig, bin auf die zu und mein Sprechen ist jetzt mit den Wochen besser geworden, da konnte ich noch nicht so gut sprechen, dass ich denen dann gesagt habe, die können sich über alles andere lustig machen, aber nicht über eine Frau, die gerade so viele Krebsoperationen hinter sich haben, sollten froh sein, dass ihre Eltern das nicht haben. Also das ist aber mutig von dir, dass du auf die so zugegangen bist. Wie haben die sich denn dann geäußert? Gar nicht. Die kriegten einen roten Kopf und drehten sich um und sind in die Straßenbahn eingestiegen und ich hatte meine Ruhe. Obwohl ich am ganzen Körper am Zittern war, aber ich Und so, und mittlerweile ist es so, ich erlebe es ja, ich fahre jeden Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und auch heute Abend bin ich auch wieder von junge Leute blöd angestarrt worden und dann sehe ich, dass die tuschen. Ja, teilweise stehe ich auf und sage, pass mal, wenn ihr aber lachen wollt, dann müsst ihr mir das sagen. Sei ja letztlich mit neben euch, dann könnt ihr besser lachen. Weil ich werde aggressiv. Das glaube ich. Ne, weil, wie ist denn so, bist du verheiratet? Ich bin geschieden. Ist geschieden. Du hast, hast du Kinder? Ja, zwei. Ich habe Töchter und meine jüngere Tochter kann mit meinem Gesicht gar nicht umgehen. Was heißt denn das? Ja, sie kann damit nicht umgehen, indem sie, sie kann sich nicht vorstellen, dass ich damit so mit meinem Gesicht so gut umgehen kann. Aber die kommt dich besuchen? Die kann damit nicht umgehen. Das heißt, die kann damit nicht umgehen, heißt auch, die kann das nicht sehen. Die kann das nicht sehen. Die will da nicht hingucken. Nein, die will da nicht hingucken. Wie alt ist denn die Tochter? Die ist 41. Die ist schon 41 Jahre alt. Da sollte man aber ein bisschen mehr Reife eigentlich erhoffen. Ja, würde ich auch sagen. Es ist auch verletzend, weil Fratzen vom Spiegel vor ein paar Monate geschnitten und hat festgestellt, dass sie im Gesicht irgendwie einen Knubbel hat und auf jeden Fall bin ich mit ihr auch dann in die Tumorabteilung gegangen, weil sagt, wenn dann zu den richtigen Ärzten und sie saß dann da, ich meine, das war jetzt eine Entzündung vom Zahn, das ist, der hat sich dann so geäußert bei dem Arzt, ich möchte aber nicht so aussehen wie meine Mutter. Das hat sie gesagt? Ja. Boah, das tut aber weh. Ja, das tut weh. Das ist. Wie war denn dein Verhältnis zu dieser Tochter vor deiner? Immer sehr eng. Ist immer sehr eng. Und nach dieser schweren Operation? Ist es auch eng, aber sie kommt damit nicht klar. Und die andere Tochter? Ja, die hat gestern das erste Mal mich gesehen, weil wir lange keinen Kontakt hatten zueinander. Und Mutti, du siehst doch mal aus wie immer. Also sie war, ist ein Jahr noch älter und die war irgendwie anders drauf. Die war gleich herzlicher. Ja, die hat sich das schlimmer vorgestellt, weil ich beschreibe mich wie ein Monster und weil ich empfinde so. Weil du musst dir vorstellen, du bist beim Zahnarzt gewesen und hast Zähne gezogen gekriegt und hast eine dicke Betäubung im Mund. Der Mund ist ganz betäubt. Der geht ja bei dir nach ein paar Stunden weg. Bei mir ist der Mund durchgehend so. Und ich kann nicht aus der Tasse trinken, ich trinke nur mit dem Strohhalm. Ach, der Mund ist dauerhaft bei dir betäubt? Ja, von innen. Oberlippe bis in die Wange rein. Sag mal, nochmal zurückzukommen auf die Grunderkrankung. Ist das eine Krebsart, Gesichtskrebs? Es ist ein Karzinom, es ist ein ganz aggressiver, böser Krebs. Der nur im Gesicht auftritt? Ja, der auch nicht an eine andere Stelle auftreten kann, sondern der frisst mein Gesicht weiter. Jetzt auch immer noch? Den Krebs habe ich jetzt das dritte Mal im Gesicht. Das heißt, es besteht durchaus die Gefahr, dass das nochmal auftritt. Ich bin ja jetzt im Kernspind nochmal gewesen und es sind ein paar Prozente stehen geblieben. Sonst hätte man mir die Nase wegnehmen müssen. Hast du Angst, dass das auch noch passiert? Ich weiß nicht. Angst. Ich weiß nicht, ob ich dann noch leben möchte. Sagen wir mal besser so, ne? Weil jetzt kann ich mich wieder waschen und also einigermaßen zurechtfinden, das geht jetzt wieder. Geht wieder. Wenn ich in der Straßenbahn bin und ich kann mich selber spiegeln da drin und ich sehe die anderen Leute. Verstehe. Und ich kann mir das einbilden, vielleicht war ich früher auch so bevor der Operation, dass ich Menschen angestarrt habe, die irgendwie eine Behinderung hatten. Aber jeder soll sich vor Augen halten, auch jeder ganz junge Mensch, dieses kann jedem von uns genauso passieren. Und das würde ich, und deswegen rufe ich an, dass du vielleicht einfach, dass einfach mal so ein Appell ist, weil mich haben schon junge Leute in der Bahn angesprochen, haben sie einen auf die Fresse gekriegt. Unglaublich. Ne? Unglaublich, das ist unglaublich. Es sind ganz unterschiedliche Sachen, ja, nur ich empfinde, dass ja, ich empfinde es als doof. Ne? Ja, es ist extrem verletzend. Es ist nicht nur doof, es ist unfassbar letztendlich. So, wenn irgendwo fotografiert wird, also ich, um Gottes Willen, um mich, also alles, ich will nicht fotografiert werden, ich will nicht. Gibt es diese Situation auch, dass die ihre Handys zucken und dich fotografieren wollen? Möglich ist es. Also ich das könnte ich jetzt nicht behaupten, aber möglich. Also zutrauen, weil Dosenkabinett hat Ausgang und ich habe da schon Sprüche gehört, also die sowas sollte man verstecken, die müsste nur nachts raus, also es wird Also das ist ja das Schlimme daran. Du bist ja selbst schon getroffen genug, indem du das alles so für dich ertragen musst. Und wenn du dann auch noch von außen so etwas als Reaktion bekommst, ist das natürlich doppelt schlimm. Und jetzt muss ich dir sagen, ich bin ja in so einer Tageseinrichtung schon über zig Jahre und die sagen alle zu mir, sag mal, woher nimmst du den Mut und die Stärke, dass du jeden trotzdem noch so, dass ich denen meine die Stirn biete? Ja, dass du rausgehst und dann denen noch die Stirn bietest, wie du gerade richtig sagst, dass du da hingehst und sagst, hier, hört mal, was soll das? Das ist aber wirklich sehr beachtenswert, muss ich auch sagen. Ja, das kommt aber dadurch, weil du eine starke Frau bist. Ja, weil ich mich nicht, ich habe so viele Schicksalsschläge hinter mir, also von daher kann ich das bisschen, weil ich sehe das ja auch nicht als Krankheit. Sondern? Nee, das ist keine Krankheit. Krankheit ist für mich, wenn ich eine Lungenentzündung habe und ich liege mit hohem Fieber im Bett und das ist für mich Krankheit. Was ist das für dich, dieser? Das ist für mich ein Stück, was ich wieder, was ich für mich angenommen habe, weil diese Art Krankheiten nehme ich gerne an. Das ist eben, das hat aber mit der Psyche was zu tun, ne? Ach so. Bei mir. Lass mich doch was fragen zu der Erkrankung. Wie hast du das, wann fing das eigentlich an? Vor wie vielen Jahren? Der Krebs fing vor 13 Jahren an. Ich hatte an der Seite von der Lippe hatte ich einen Pickel gehabt und der ging über ein Jahr nicht weg. Mhm. Und so, dass ich dann zum Hautarzt ging und ich habe gedacht, naja, dann kann er ihn wegschaben, ist halt erledigt. Mhm. Dann hat aber die Ärztin das rausschneiden müssen, einschicken müssen und hat mir direkt gesagt, das ist ein Krebs. Ja, und dann kam der zu Fund. Das war kein Hautkrebs? Hautkrebs. Doch, das war Hautkrebs. Ja, ah, ja. Es ist auch, was ich jetzt habe, ein Hautkrebs. Ist immer ein Hautkrebs, nur der hat sich bis in den Knochen reingepressen. Besteht denn die Hoffnung, dass du dann auch in der nächsten Zeit, wenn sich das noch ein bisschen mehr stabilisiert hat, auch wieder essen kannst? Ja, da hoffe ich drauf, ne, dass ich wenigstens Weihnachten wieder essen kann, weil ich noch keine Zähne habe. Ja. Und ich habe eine. Passen denn die Zähne wieder rein? Dann das nee, das ist ja das Problem. Das ist jetzt ein riesen Problem und ich habe mir jetzt erstmal einen Monat eine Auszeit genommen, weil ich die Schnauze voll hatte, immer zu hören, wir müssen Geduld haben. Wir müssen Geduld haben. Wissen wir, weißt du, irgendwann das heißt, hast du die. Das heißt, das muss erst wahrscheinlich vollkommen verheilen von innen. Der ist super verheilt, aber ich trage auch seit ein paar Monaten eine Platte im Mund, damit der Gaumen sich wieder, was die alle an da wieder reinge, damit er wieder eine Form kriegt, wie ein Gaumen auch ist. Doris, also ich muss dir auch nochmal ein großes Kompliment für deinen Mut und deine Tapferkeit machen. Den Mut, da auf die Leute zuzugehen, tapfer rauszugehen, das finde ich schon sehr toll. Wirklich, ganz toll. Ja, aber das ist eben. Und ich glaube, dein Appell, der ist gut rübergekommen jetzt, dass viele Leute sich da vielleicht dann nochmal Gedanken machen, die dann. Vielleicht sind irgendwelche Menschen, die dir zuhören, die vielleicht auch so einen dicken Knubbel durch Krebs oder was im Gesicht haben. Und sofort so, zum weil Arzt. Ich habe noch keinen gesehen. Also selbst in die Tumorabteilung, wo ich schon seit Jahren hingehe, also so ein Monster, so blöd wie ich aussehe, also klingt das super hin. Ich bin in den besten Händen. Weißt du, was ich dir noch wünsche? Ja. Oder was ich dir wünsche vor allen Dingen? Weihnachten essen kannst. Ja, dass ich du Hunger auf Schnitzel. So, dass du Weihnachten ein Schnitzel essen kannst mit ein paar Pommes oder ja, so. Ja, auch, hör auf. Jeden Monat wird die Currywurst länger, das sag ich dir, Doris, mir läuft die Zeit weg. Alles klar, ich wünsche dir mal. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Du bist erstmal spitze super. Ich gucke ja schon seit Jahren deine Sendung. Oder hör die im Radio, weil du mir nicht im Bett liegst, wenn du nicht pennen kannst. Ja, alles gut. Alles Liebe und toi, toi, toi. Ja, alles klar. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer für euch. Und diese Nummer hat auch die Steffi gewählt und die ist 39. Morgen, Steffi. Guten Morgen, Domian. Hallo, Steffi. Und was geht's bei dir? Ja, ich bin 39 und habe mich in einen 19-Jährigen verliebt. Was ist denn da vorgefallen? Ja, was ist da vorgefallen? Also, wenn ich weiter aushole, ich habe eine 8-jährige lange schwere Beziehung hinter mir mit vielen Tiefen, wenig Höhen und das immer wieder versucht und naja, aber mehr recht als schlecht, sag ich mal. Mhm. Und ich habe jetzt, spiele eine ganze Zeit lang schon so ein Internet-Game, das spiele ich auch schon ein paar Jahre. Mhm. Ja, und habe da aber jemanden kennengelernt, der mir also ja sehr charmant rüberkam. Also zunächst übers Internet. Ja, genau. Durchs Schreiben und Chatten. Genau, also ja. So in der Art. Das ist halt mehr, dass du so einen Charakter spielst und halt da so eine Geschichte so ein bisschen spinnst, sag ich mal. Aber du hast ihn mittlerweile auch real gesehen? Ich habe ihn gesehen noch nicht. Ich habe Bilder von ihm und ich habe mit ihm bereits schon telefoniert. Ja. Aber getroffen habe ich ihn noch nicht. Das steht wohl jetzt Freitag an. Weit weg von dir? Geht, also 188 Kilometer. Ja. Also ich hatte ja schon Angst, dass es jetzt, weiß ich nicht, noch weiter weg ist und man dann gar keine Chance hat, sich zu treffen oder so, aber 20 Jahre Unterschied. Ja. Kann man natürlich machen. Ja. Aber birgt auch unter Umständen Schwierigkeiten. Ja, und es ist das Problem, ich habe selber Kinder, also meine Tochter ist auch 20. Ja. Und ich habe einen Sohn, der ist 13, also meine Tochter steht da dem eigentlich relativ locker gegenüber, meint halt, na gut, ist zwar ein bisschen komisch, aber sie sagt, sie hat mich halt lieb und ich muss das wissen, aber mein Sohn ist da sehr krass reagiert, also nicht mir gegenüber, aber seiner Schwester gegenüber, dass er das halt sehr eklig findet und abartig und was der 19-Jährige von mir wollen würde und solche Geschichten. Ja, aber soweit ist es ja noch gar nicht. Ich wäre also auch mal vorsichtig mit dem, vielleicht auch ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff verliebt. Ihr habt euch ja noch gar nicht gesehen. Ihr habt euch nett geschrieben, habt ihr telefoniert auch miteinander? Ja, haben wir auch schon. Ja? Na okay, das gibt schon eine gewisse Ebene, aber vielleicht ein bisschen begeistert füreinander, kann man das vielleicht eher sagen? Ja, kann man sagen, aber bei mir ist es halt einfach so, ich meine, man ist ja dann auch geschmeichelt, aber ich habe immer so ein bisschen aber du weißt, den Gedanken, was will er denn von mir? Also ich meine, ich habe immer schon, ich sag jetzt was mal, willst 24 du? Jahre, das ist krass, aber ich habe immer schon jüngere Männer gehabt. Also ich mag halt jüngere Männer, aber hat mir eigentlich nie ausgemalt, dass jetzt ein 19-Jähriger oder 20-Jähriger oder so auf mich stehen könnte. Hat er denn auch schon mal ältere Freundinnen gehabt? Hast du ihn nein, soweit ich weiß nicht. Nicht. Aber du hast offen gesagt, dass du 39 bist. Ja, ja. Du hast nicht geschummelt. Nee, das weiß er alles. Er weiß auch, dass ich zwei Kinder habe und so. Und alles ist okay. Ja, er meint, er liebt mich und er nimmt mich so, wie er ist, wie ich bin. Und naja, Vorsicht. Ich liebe dich. Das ist jetzt ein bisschen albern, ja, das zu sagen. Ja, gut, das ist ja, das ist weit hergeholt. Da muss man immer die Kirche im Dorf lassen und das Ganze vielleicht mal sehr langsam angehen lassen. Trifft dich erstmal mit dem, dann hast du noch wieder einen neueren Eindruck, wenn du ihn real erlebt hast. Hm. Also generell würde ich jetzt dir nicht sagen, lass die Finger davon. Warum? Warum? Naja, man hat halt so Bedenken, weil wie gesagt, ne, also das Umfeld sagt einem schon irgendwie ja, so. Ja, klar. Klar. Na, du könntest deine Mutter sein und solche Sprüche, ja. Und die tun natürlich dann auch weh, aber andererseits habe ich es natürlich auch schon im Internet gelesen, ja, es ist auch gut gegangen, es gibt auch Pärchen, die so 20 Jahre Unterschied haben. Natürlich. Und außerdem sagen ja immer dann die Älteren in solchen Beziehungen, ja, der andere ist ja viel reifer für sein Alter, als er eigentlich wäre für das Alter. Ne? Also gerade bei älteren Männern habe ich oftmals dieses, lasse ich da gar nicht drauf ein. Und also da war extrem. Und ich meine, der 13-jährige Sohn, gut, der ist ja vielleicht auch jetzt ein bisschen eifersüchtig oder weiß gar nicht, was da auf ihn zu. Der wäre vielleicht auch sauer, wenn es ein 25-Jähriger wäre. Ja, das habe ich auch die Vermutung. Ja. Also, aber das ist ja cool, dass deine Tochter, die ist 20, dass die locker reagiert. Ja. Das heißt, nehmen wir mal den krassen Fall an, du würdest diesen jungen Mann heiraten, dann wäre der Stiefvater jünger als die Tochter von ihm. Ja, gleich alt ungefähr. Also er hat jetzt irgendwie, glaube ich, nächsten Monat Geburtstag im November. Ja, also wir wären gleich alt. Ja. Aber das Heiraten kommt für mich eigentlich eh nicht. Nein, das war ja auch ein Spaß. Nee, das war ein Spaß. Steffi, triff dich mit ihm. Ich finde, vorher kann man gar nicht groß weiter reden. Ja. Du hast ein gutes Gefühl dadurch, dass du mit ihm viel telefoniert hast und geschrieben hast. Hm. Ne, hast du. Ja, auf jeden Fall. Du findest ihn sehr nett und magst ihn und ihr habt viele Gemeinsamkeiten, über die ihr reden könnt und könnt euch gut austauschen. Na. Das ist so. Das ist so, ja. So, das ist schon eine gute Voraussetzung. Gefällt er dir äußerlich? Oh, total. Total. Ja, dann würde ich sagen, wann ist das Treffen? Jetzt am Freitag. Am Freitag. Ja. In deiner Stadt oder in seiner Stadt? In der Mitte. Ah, ganz klassisch. Ja, genau. Ganz klassisch. Ja, dann brezel dich schön auf. Ne? Mach dich schick. Ja, mach mich schick. Haare hol das Beste raus. Genau. Und dann lass mal kommen. Mal sehen, wie sich das entwickelt alles. Ja, das muss ich machen. Ich glaube, das andere bleibt auch gar nicht. Ja, das wäre albern, das jetzt einfach so abzusagen, nur weil irgendjemand die Nase rumpft oder so. Ja. Nein. Mach mal und ich wünsche viel Glück. Und vielleicht rufst du mich nochmal an, je nachdem, wie sich die Sache entwickelt. Ja, gerne, mache ich doch. Sehr gerne. Super Sendung, Domian. Danke, Steffi. Ja, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch hinweisen auf unser Thema morgen. Morgen ist ja Themennacht und morgen heißt unser Thema Ich will leben. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, ja, die sehr, sehr krank sind und die klassische Medizin, die Schulmedizin vielleicht schon aufgegeben die aber trotzdem sagen, ich will leben. Da möchte ich gerne mit Leuten reden, denen es seelisch sehr schlecht geht, die irgendwie in tiefer Dunkelheit leben, aber dennoch sagen, ich will leben. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich in extrem schwierigen Lebensumständen befinden und vielleicht kurz davor sind, aufzugeben und trotzdem sagen, nein, ich gebe nicht auf, ich will leben. Also das ist morgen unser Thema und ich würde mich freuen, wenn ihr euch meldet, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, unter 0800 220 5050 oder natürlich erstmal mailen, domian@wdr.de und morgen ab 0 Uhr anrufen, wie immer, eine Stunde vor der Sendung und gerne auch während der Sendung. Ich will leben, das ist das Thema morgen. Heute Freitemennacht und hier ist der Stefan und Stefan ist 25, guten Morgen. Morgen, Domian. Stefan, um was geht's? Ja, ich habe große Scheiße gebaut am Wochenende. Mhm. Und zwar, ich habe einen besten Freund, der ist Tobi, und ich habe mit seiner Freundin, ne, am Wochenende Sex gehabt. Mhm. Das ist dein bester Freund, dieser Tobi. Ja, und mit dem kenne ich schon 15 Jahre, wir sehen uns eigentlich jeden Tag. Ja, und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich irgendwie, ja, wie gesagt, du mir erzählst ganz kurz am Anfang die Geschichte. Das ist ja immer das Mieseste, was passieren kann. Die Freundin des besten Freundes muss tabu sein. Ja, ich weiß. Ne? Absolut, ist ja Grundehrensache, finde ich. Aber ja, erzähl mal, wie es dazu gekommen ist. Ja, okay, ich erzähle dir mal ganz kurz die Geschichte, ganz kurz. Ja. Und zwar, es ist so, wir waren bei meinem Bruder gewesen, der wohnt bei seiner Freundin und also seiner Schwiegermutter. Und die heißt Berge. Ja? So, dann, und Tobi und ich und Claudi heißt die Freundin von meinem besten Freund. Mhm. Und dann sind wir halt da hingegangen und haben ordentlich getrunken und Party. Mhm. Und dann irgendwie hat Tobi sich irgendwie mit den Leuten gestritten und dann ist er nach Hause gegangen, bockig. So, und Claudi wollte noch nicht nach Hause und ich auch nicht. Mhm. Naja, jedenfalls, ich weiß auch nicht, wie es kam. Ihr hattet auch dann einiges getrunken, die Freundin und du? Ja, einiges, aber okay. Aber ihr wart nicht rappeldicht? Nee, nicht rappeldicht. Nee, okay. Mhm. So, auf jeden Fall, dann hat sie da mit meinem Bruder Freundin da irgendwie auf Kingstar gespielt, irgendwie, hin und her und hin her. Ich saß neben ihr, wo Tobi dann schon weg war. Und eigentlich mögen wir uns auch nicht so richtig. Ich weiß auch nicht, wie es kam. Ach so. Auf einmal saßen wir nebeneinander und auf einmal Arm in Arm und haben uns geküsst. Ich weiß auch nicht, wie es kam. Waren da andere Leute noch bei? Ja, mein Bruder und seine Freundin von meinem Bruder. Die haben das gesehen, dass ihr euch geküsst habt? Ja, was heißt gesehen? Die haben ja auch nicht so drauf geachtet. Aber die waren immerhin anwesend. Die waren anwesend, ja. Im gleichen Raum zumindest, ja. Und dann, wo habt ihr miteinander gepennt, letztendlich? Naja, okay, dann auf jeden Fall dann auch ein Arm in Arm. Dann wollten wir irgendwann los. Ich habe gesagt, okay, ich komme auch mit. Ja. Naja, dann hatten wir uns schon Hand in Hand, sind wir die Straße lang gegangen. Das ist noch nicht so weit, 10 Minuten zu mir dann. Ja. So, und dann immer angehalten, haben wir uns geküsst. Ein paar Mal angehalten. Ja, irgendwann standen wir vor meiner Haustür, ist sie mit hochgegangen. Ja, und dann lagen wir im Bett, ja? Mhm. Ja, und ich weiß nicht, das war richtig scheiße von mir, ich weiß das. Aber ich weiß nicht. Weiß er es schon? Nein, er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Ich weiß, das ist richtig scheiße von mir, ich weiß es. Und aber ich muss ganz ehrlich dazu sagen, da gehören immer zwei zu. Und wo sie sich angezogen hat und so, morgens um 9:30, die musste dann arbeiten. Mhm. Weil die Arbeit in der Kneipe macht immer morgens Kneipe auf und so einen Scheiß. Mhm. Naja, auf jeden Fall. Dann haben wir angezogen, hat sie mir Tür noch einen Kuss gegeben und so. Hat gesagt, ja, wir telefonieren. Ja. Wir haben auch telefoniert. Dann haben wir abgemacht, wir sagen das aber nicht und so, ne? Also das habt ihr miteinander abgesprochen? Ja. Mhm. Ja, haben wir abgesprochen. Ich weiß, das ist richtig scheiße und so, aber ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Du hast auf jeden Fall ein schlechtes Gewissen deinem Freund gegenüber. Mit dem Freund hast du wahrscheinlich seitdem auch schon wieder irgendwie Kontakt gehabt. Ja, ich habe ihn Sonntagabend angerufen, also Sonntag, ja, was heißt Sonntagabend, so um 17 Uhr ungefähr. Ja. Und haben wir über den Abend geredet und so, weil, ja, wie wir uns benommen haben und so. Ich habe alle mich gefragt, ja, wie ist denn, sind wir zusammen nach Hause gegangen, du und Claudia und so. Ich so, ja, aber, ne? So, wie ist denn die Straße weitergegangen, wir sind nach Hause gegangen, hab geschlafen, habe ich ihm so erzählt, ne? Und er wittert noch nichts? Nee, er wittert noch nichts. Ja. So, auf jeden Fall, dann habe ich mich, Montag habe ich mich gar nicht, gestern habe ich mich gar nicht bei ihm gemeldet. Weil dich nicht so, getraut hast. Nee, weil ich mich nicht getraut habe, richtig. Mhm. Und ja, dann heute nach der Arbeit habe ich so gedacht, oh, irgendwann muss ich der Wahrheit ins Gesicht sehen, ne? Mhm. Und dann habe ich ihn angerufen, oh, entweder weiß es schon oder weiß es nicht. Ja. Naja, habe ich ihn angerufen, er ist erstmal nicht reingegangen, hat er mich zurückgerufen, ja, weil er es gesehen habe, ich ihn angerufen habe. Ja, und er sagt, na, Alter, alles klar und so. Ich so, oh, gut. Und dann wusste ich, oh, er weiß es noch nicht. Und dann kam er auch rüber, haben wir bis, ne, bis zum, weiß nicht. Ja. Bis vorhin haben wir ein bisschen gelabert, aber und? Über den Abend, aber nicht über Claudia. So. Also Stefan, eigentlich ist die Sache ja komplett klar, dass du dem das sagen musst. Finde ich. Ich kann ihm das aber nicht sagen. Also ich will mal was sagen. Überlegen mal folgende Punkte. Es kann natürlich sein, dass die Freundin es ihm sagt. Stehst du ganz doof da? Es kann sein, dass es rauskommt über dein Bruder und die Freundin, die waren ja dabei, als ihr geknutscht habt. Ja, ja, ja. Kann darüber irgendwie durch einen Zufall rauskommen. Stehst du auch ganz blöd da. Wenn du sagst, das ist dein allerbester Freund und ihr seid seit 15 Jahren zusammen und ganz enge, da muss man auch so viel Arsch in der Hose haben und muss das jetzt auch klar sagen und sich dazu bekennen. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht in diese Freundin verliebt bist. Weil du gerade gesagt hast, du eigentlich findest du die gar nicht so dolle. Nein, das war ja auch am Anfang, dass ich sie nicht so gut fand. War es, gestatte so die ganz klare Formulierung, war es pure Geilheit, die dich da getrieben hat? Ja. Ja, so. Das kann man ja unter Männern eventuell verstehen, wenn du es ihm so sagst. Ja, aber ich kann ihn, du mir eine Frage. Wie hättest du ihm das erklärt? Man kann es letztendlich nur mit der Geilheit erklären, mit leicht besoffen sein und geil. Letztendlich kann man es nicht anders erklären. Und so war es ja wohl offensichtlich auch. Denn so wie du es mir gerade geschildert hast, ist das ja keine, dass du nicht heimlich schon lange scharf bist auf die Frau und nur auf eine Gelegenheit gewartet hast. Nee, so ist es ja nicht. Es war aus dieser Situation heraus entstanden. Ja. Und das soll nie wieder vorkommen. Das wird auch nie wieder vorkommen, aber mit was für Worten soll ich ihm das sagen? Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll und was ich sagen soll. Soll ich sagen, hey Tobi, ich hab Sonntag mit deiner Freundin gebumst, wo du geschlafen hast, oder wie soll ich ihm das sagen? Ja, du musst es vielleicht nicht so plump sagen, du kannst es ihm so erklären, wie es mir gerade erklärt hast. Du, ich meine, hör das ja, du hast so ein schlechtes Gewissen, dass irgendwann, du wirst es eh sagen. Und sei du der Erste, dass es nicht über andere Leute an ihn herangetragen wird, dann kannst du die Freundschaft ganz vergessen. Die Freundschaft zu dem Tobi ist dir wichtig. Ja, klar. Ja. So. Ist passiert, ist völlig bescheuert, klar, müssen wir gar nicht drüber reden. Nochmal die klare Frage. Du bist jetzt nicht nach dieser einen Nacht doch so ein bisschen angefixt, was die Frau anbelangt. Dass du so ein bisschen verknallt bist in die. Nee, bin ich nicht. Nee. Und die Entscheidung, für dich ist klar gefallen, das war einmal und dann Schluss. Ja, ja. Ja. Sicher, weil schon alleine durch das Gewissen, durch meine, ja, wie heißt es? Ja, durch das schlechte Gewissen. Ja. Wissensbelastung. Ja. Das ist, ne, ich hab, ne, wo sie rausgegangen ist und so, da ist mir erstmal klar geworden, was ich gemacht habe. Mhm. Aber ganz ehrlich, da gehören ja auch zwei zu, die wollte es auch, aber ich, ne? Ja, du hättest auch Nein sagen können, natürlich. Natürlich. Also, das ist mit nichts zu entschuldigen. Du kannst es ihm nur erklären und du kannst ihn um Verzeihung bitten, aber letztendlich ist das ein Tabubereich, der nicht überschritten werden darf. Ja, ich weiß. Also, ich würde es ihm sagen. Mit allem Risiko, dass die Freundschaft vielleicht kaputt geht, aber die geht sowieso kaputt, wenn es irgendwie durchsickert. Ja, ich hoffe. Außerdem, wie stehst du da, wenn du dich mit dem immer unterhältst und du lügst und bist verspannt innerlich und so, das geht doch alles nicht. Das war das Problem, wo ich habe ihn ja heute, wie gesagt... Ja, genau, wie du gerade erzählt hast, von heute. Heute hast du dich ja schon sau unwohl gefühlt. Gestern habe ich ihn angerufen, hat gesagt, lebst du noch und so? Warum habe ich mich gleich gemeldet? Und dann dachte ich, Also, Stefan, meine Einstellung ist klar. Also in diesem Fall, so wie du es gerade geschildert hast, würde ich sagen. Okay? Ja, ich weiß, ich habe Scheiße gebaut, ich weiß es, aber es kommt auch nie wieder vor. Mhm. Das war ein einmaliges Ding. Okay, ja. So kannst du es ihm erklären. So, jetzt musst du aber ran und musst den Mut haben, ihn morgen dann auch anzusprechen. Oder möglichst bald. Okay? Ich werde es versuchen. Ja, viel Glück, Stefan. Alles Gute. Alles klar, danke, Domi. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Hier ist Vanessa. Und Vanessa ist 21. Morgen war, gut. Langsam. Guten Morgen, Vanessa. Hallo, Domian. Hallo. Um was geht's bei dir, Vanessa? Und zwar geht's um meine Krankheit und um den Verlust von meinem Kind. Was für eine Erkrankung hast du? Also im Moment muss ich jetzt noch Makoma nehmen. Mein Leben lang wahrscheinlich, so wie es aussieht. Und habe noch einen seitlichen Ausgang. Moment, und, also du hast einen künstlichen Ausgang. Genau, richtig. Künstlichen Darmausgang und musst Blutverdünner nehmen. Genau, richtig. Und warum musst du Blutverdünner nehmen? Durch eine Lungenembolie. Aber darf ich von vorne anfangen? Ja, bitte. Ja, natürlich. Ja. Okay, das ist super. Und zwar im Juni bin ich ins Krankenhaus gekommen, war damals in der 19. Schwangerschaftswoche und hatte ganz starke Unterleibsschmerzen gehabt. Mhm. Und da wurde ich dann zur Gynäkologie geschickt. Die hatten mich untersucht und der Gynäkologe an dem Abend hatte mir dann gesagt, nee, mit der Schwangerschaft ist soweit alles in Ordnung, ist dann ein chirurgisches Problem. Mhm. Und die Chirurgen hatten mich dann 2 Tage später operiert, weil sie meinten, dass der Blinddarm entzündet ist. Mhm. Und dann haben sie den Blinddarm rausgeholt und dann habe ich 2 Tage später, am 11., die erste Operation war am 11. Juni, die zweite dann am 13. Juni, da bin ich dann morgens mit Schmerzen zusammengebrochen. Und da war da Notoperation und da haben sie dann gesehen, dass die Naht von der ersten Operation unten am Blinddarm wieder aufgegangen ist. Mhm. Und es hatte sich dann schon Wundflüssigkeit und alles im Bauch angesammelt. Mhm. Und das wurde dann wieder verschlossen. Und dann 5 Tage später wurde ich erneut operiert, weil ich dann wieder zusammengebrochen bin. Währenddessen du schwanger warst, das sagen wir nochmal. Genau, ja? Richtig. Mhm. Genau, da war ich dann in der 20. Woche. Und da wurde ich dann das dritte Mal operiert, am 18. Juni. Mhm. Und da wurde mir dann der seitliche Ausgang gelegt. Da war ich dann auch erstmal 2 Tage Intensivstation. Mhm. Und Aber warum aufgrund dieser Sache, die du gerade geschildert hast, warum da ein künstlicher Ausgang? Weil sich immer wieder Flüssigkeiten im Darm gebildet hatten. Durch die Operation sind in den Darm und den Bauchraum gelaufen. Ach so. Und bei der letzten Operation ist aufgefallen, dass unten alles entzündet war und dass noch mehr Eiter und Flüssigkeit und alles war. Und damit der Darm entlastet ist, haben sie den Ausgang gelegt. Ja. Mein Gott, den Blinddarmausgang. Und das alles in der Schwangerschaft? Genau, richtig. Und das wird dann alles weit, der seitliche Ausgang sollte dann nach der Schwangerschaft zurückverlegt werden. Mhm. Ja, und dann bin ich dann 3 Wochen später aus dem Krankenhaus rausgekommen, war dann einen Tag zu Hause und bin am 1. Juli war ich dann zu Hause und hatte einen Blasensprung. Dann bin ich dann mit Notarzt sofort ins Krankenhaus. Das ist ja unglaublich, dass sich das alles so geballt hat bei dir. Genau, da kommt noch mehr. Mann. Und dann hatte sich, da war der Blasensprung, bin ich ins Krankenhaus und in der Nacht ist dann mein Kind gestorben. Und dann ich hatte schon Wehen gehabt die Zeit über dann und am nächsten Tag musste ich dann mein Kind auf natürliche Weise bekommen. Mhm. Und es war dann schon tot gewesen. Mhm. Und da haben die Ärzte dann rausgefunden, dass meine komplette Gebärmutter entzündet war. Und das war nämlich der Fehler gewesen in dem Krankenhaus, wie sich dann hinterher rausstellte, dass sie die Gebärmutterentzündung nicht festgestellt haben. Achso, in dem Krankenhaus, in dem du operiert worden warst? Genau, richtig. Und das Kind habe ich in einem anderen Krankenhaus bekommen. Ja. Und, ist dein Kind gestorben, weil diese Fehler vorher gemacht worden sind? Kann man das so sagen? Genau, richtig. Weil das nicht erkannt worden ist, ist mein Kind gestorben. Weil man hätte die Gebärmutterentzündung mit Antibiotikum behandeln können, ganz normal, und da wäre dann nichts passiert. Und dadurch, dass das nicht behandelt worden ist, ist das von unten hochgewandert in die Gebärmutter und hat die komplette Gebärmutter entzündet. Und der Mutterkuchen hat sich von der Gebärmutter gelöst und hat mein Kind dann verhungern lassen. Mhm. Und ist es dann an Bruchwasser erstickt, als die Bruchwasser rausgelaufen ist. Mein Gott. Ja. Hast du dein Kind gesehen? Ja, habe ich. Wie hast du es in Erinnerung? Also ich habe Fotos davon. Mhm. Die Fotos sind gemacht worden direkt nachdem es dann rauskam. Da war es noch sehr blutig und ja, das, ich sag mal, wo ich es dann in live gesehen habe, war schöner. Es war das Krankenhaus schön gemacht. Die haben einen Raum beleuchtet mit Kerzen und haben das Kind dann in die Mitte gelegt. Und also das war schön gemacht. Wie groß war das Kind schon? Es war 36 Zentimeter. 36 Zentimeter. Ja. Und so, aber du warst ja nach wie vor dann sehr, sehr krank. Genau, an dem Tag wäre ich beinahe das erste Mal gestorben. Das war hinterher so stark, also ich hatte 43 Fieber gehabt und hatte den ganzen Tag, hatte ich dann so Wehen, fördernde Mittel bekommen. Und ich habe um halb zehn ich das Kind bekommen und um 9 Uhr wurde mir gesagt, wie ich es hinterher erfahren habe, ich habe es gar nicht mehr so richtig mitbekommen, dass es so haarscharf war, die wollten keinen Kaiserschnitt machen, da meine Gebärmutter so entzündet war, dass da nur 5% Überlebenschance war. Aber die hatten wohl um 9 Uhr zu meiner Mutter gesagt, dass wenn das jetzt in der nächsten Stunde nicht kommt, dass wir dann einen Kaiserschnitt machen müssen, weil sonst die Überlebenschance viel geringer wäre. Die Überlebenschance. Ja. Und dann ist es aber Gott sei Dank um 9:30 gekommen und dann bin ich auch direkt wieder operiert worden. Und da wurde dann alles unten rausgeholt, dass das die Entzündung wegkommt. Gott, was hast du für einen Sommer hinter dir? Ja, es ist noch immer nicht alles. Du hast gesagt, das war das erste Mal, wo du fast gestorben wärst. Gab es dann noch ein zweites Mal? Genau, das ist dann das nächste. Ich war dann, es war jetzt im August gewesen, Anfang August, da war ich dann auch gerade erst wieder zu Hause. Und da hatte ich auf einmal so Rückenschmerzen bekommen, was von oben bis unten runterzog. Und habe mir erstmal nichts bei gedacht und hatte einfach dann Schmerzspritzen bekommen. Und dann einen Tag, das war mein Glück gewesen, von dieser Sonde, von dem seitlichen Darmausgang, der Schlauch, der ist mir in den Darm gerutscht. Und dann bin ich direkt wieder ins Krankenhaus gekommen. Und da ist dann festgestellt worden, dass ich eine Thrombose genau unter dem seitlichen Ausgang habe. Und da hat sich das schon gelöst und ist in die Lunge oder zur Lunge hochgewandert, zum linken Lungenflügel. Und der ist dann, kollabiert und war dann Lungenembolie. Und da haben die Ärzte mir dann auch gesagt, ein Tag später wäre ich einfach umgefallen, weil das schon so schwer war. Vanessa, warst du bis, sagen wir mal, zum Juni eine ganz normal gesunde junge Frau? Genau. Völlig gesund, nichts Besonderes gehabt. Und dann plötzlich so ein Drama. Genau. Und wie geht es dir jetzt ganz aktuell gesundheitlich heute Abend? Ich nehme im Moment noch Opium für die Schmerzen, damit ich die aushalte. Morphium. Nee, Opiate. Opiate. Unter Morphium noch, ja. Damit ich das aushalte und halt Narcomar muss ich ja nehmen, weil die Thrombose war genau unter dem seitlichen Ausgang, damit das weggeht. Aber die Hoffnung besteht, dass der Ausgang wieder zurückgelegt wird in dahin, wo er hingehört. Genau, der wird im Februar wird das verlegt und auch der Narbenbruch, weil die Narbe ist wieder gebrochen, die von der letzten Operation. Ist denn jetzt so viel operiert worden, dass du nicht nochmal schwanger werden kannst? Das ist noch nicht klar, dass wenn ich die nächste Operation hinter mir habe, soll ich in eine Spezialklinik gehen, wo das geprüft werden kann. Die allererste Erkrankung, weswegen du ins Krankenhaus gekommen bist im Juli, hing das eigentlich auch mit der Geburt zusammen? Mit der Schwangerschaft? Oder war das völlig losgelöst davon? Das war eigentlich eine Blasenentzündung zu diesem Zeitpunkt, wäre es gewesen, wie wir jetzt im Nachhinein festgestellt haben. Aber da kann es ja auch einen Zusammenhang geben, ne? dass die Schwangerschaft dich da so instabil gemacht hat. Könnte das sein? Genau, richtig. Ja, das ist, weil das nicht erkannt worden ist, ist alles, was danach war, passiert. Und es hätte eigentlich alles mit Antibiotikum behandelt werden können. Das heißt, wir wollen hoffen, dass du wieder ganz fit wirst und wir wollen hoffen, dass du wieder schwanger werden könntest, wenn du es denn möchtest. Aber hättest du da nicht wahnsinnig Angst vor? Ja. Ist vielleicht auch jetzt noch nicht der Zeitpunkt, da so drüber nachzudenken, sondern du musst erstmal richtig fit wieder werden und dann kann man in ein paar Jahren ja mal überlegen, wie es dann weitergehen soll. Bist du in einer festen Beziehung? Ja. Ja. Was sagt denn dein Freund oder dein Mann dazu? Der hat auch die letzten Monate mitgelitten und jetzt immer noch, sobald irgendwas ist, direkt zum Arzt. Also der kümmert sich gut um mich. Mann, oh Mann. Hat auch sehr gelitten oder ist immer noch mit am Leiden. Alles an seinen Faden hängen, ne? Im Sommer. Ja. Jetzt bist du ja immer noch sehr damit beschäftigt, dass du wieder gesund wirst und stabil wirst. Wie gehst du denn damit um, dass dein Kind gestorben ist? Das ist halt das sehr Schwere. Ich versuche seit geraumer Zeit einen Psychiater zu finden. Und man wird immer wieder abgewiesen. Also ich war bei so vielen, mir wurde immer gesagt, ja, halbes Jahr Wartezeit, halbes Jahr Wartezeit. Ich habe denen immer alles geschildert und werde trotzdem die ganze Zeit weggeschickt, sag ich mal. Das heißt, du bist und wegen dieser Sache noch überhaupt gar nicht in einer Behandlung gewesen? Nein. Ich versuche die ganze Zeit und ich werde immer wieder abgewiesen. Ich schlage dir vor, dass du mit meiner Psychologin jetzt mal gleich nochmal sprichst nach unserem Gespräch. Vielleicht haben wir noch eine Idee, dass du ein bisschen schneller, oder die Sabine, das ist meine Psychologin heute Nacht, dass du schneller an einen Psychologen, einen Psychiater kommst. Gut wäre es auf jeden Fall, denn du hast ja nun einiges mitgemacht. Du hast dein Kind verloren und du hättest dein Leben fast verloren. Richtig. Und hast schwere Eingriffe an deinem Körper überstehen müssen. Das steckt man ja alles nicht so einfach mal weg. Nee. Aber es ist gut, dass dein Freund auf deiner Seite ist und dass er zu dir steht, das ist ja schon mal wichtig. Ja. Wie lange seid ihr zusammen schon? 2 Jahre. 2 Jahre. Vanessa, also wie gesagt, meine Psychologin heißt Sabine. Und du legst auf und dann ruft die Sabine dich gleich an, ihr könnt in Ruhe sprechen. Wünsche dir von Herzen gute Besserung, dass du wieder richtig auf die Beine kommst und dass du nächstes Jahr wieder richtig fit bist. Ja, danke schön. Alles Gute. Wir melden uns gleich. Okay, danke schön. Tschüss. Gerne, tschüss. Peter, 32. Guten Morgen, Peter. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Morgen, Peter. Um was geht's? Ja, und zwar bin ich seit August getrennt von meiner Freundin. Wir haben zusammen 2 gemeinsame Kinder und 2 Söhne. Und wie alt sind die Kinder? 6, 11 und 16. Ziehsohn heißt, was heißt das? Das ist also nicht mein leiblicher. Den habe ich von Anfang an der Beziehung mit 4, war 4 Jahre alt großgezogen. Ja. Ja, und ich bin von meiner Lebensgefährtin betrogen worden, mit meinem Bruder und von meinem Schwager. Mit dem Bruder und dem Schwager? Ja, richtig. Gleichzeitig oder nacheinander? Nee, nacheinander. Wie hast du das denn rausgekriegt? Ja, und zwar, man merkt es ja natürlich, wenn in der Beziehung irgendwas nicht läuft und macht und tut. Und ja, und auch wenn wir uns getroffen hatten und so, ich habe öfters mal Beobachtung gemacht und habe gedacht, irgendwie mit Situation, da stimmt irgendwas nicht. Und ich wurde immer belogen, wir hatten eine Väter gemacht und ich bin dann irgendwann ins Bett gegangen und ja, und am nächsten Tag habe ich irgendwas so geahnt. Ja, und wie gesagt, mein Bruder kam dann wohl wieder, nachdem ich schlafen war und ist nochmal zurückgekommen und naja, und dann ist es da wohl passiert. Und am nächsten Tag habe ich so ein komisches Gefühl gehabt und immer wieder. Ja, und mir wurde dann immer gesagt, ach, du bist paranoid und deine Eifersucht, die macht mich krank und was weiß ich nicht alles. Ja, aber dann irgendwann habe ich immer gemerkt, es ist immer abweisender geworden, das alles. Und ja, hinterher hat sich dann herausgestellt, dass es dann doch so war. Und wann ist das gelaufen mit dem Schwager? Das sind jetzt 4 oder 5 Jahre sind es, ja. Und wer hat dir das jetzt im Nachhinein erzählt, dass der Schwager auch... Meine Lebensgefährtin. Ach, sie hat es erzählt. Wie lange wart ihr insgesamt zusammen? Fast 13 Jahre. 13 Jahre. Und da war schon damals der Schwager und jetzt der Bruder. War das eine reine Sexgeschichte mit dem Bruder oder ist deine Freundin jetzt mit dem Bruder zusammen? Nee, das nicht. Also da so meiner Seite, wo ich das weiß, war 2-mal was gelaufen. Und natürlich, dadurch auch riesen Familienstress. Wie hat sie sich denn erklärt, dass sie mit dem Bruder in die Kiste gegangen ist? Ja, erklärt hat sie es mir eigentlich immer wieder... Das zwar erzählt, aber danach immer wieder abgewichen. Was hat sie es abge? Also sie hat es immer abgelehnt, weiter darüber zu sprechen. Ach so. Sie hat es aber schon zugegeben, aber sie wollte ja nicht weiter darauf eingehen. Genau, richtig. Und hast du mit deinem Bruder darüber gesprochen? Ja, natürlich. Ich musste sagen, klar, im ersten Moment verletzend bin ich auf ihn zu und das alles. Und naja, so eine Diskussion gehabt, aber er hat es immer wieder abgestritten. Und ich hatte ihm dann angeboten, zu mir nach Hause zu kommen, dass das geklärt wird und das alles, aber kam nie. Und für mich war das dann einfach klar, dass da mehr sein musste, weil sonst wäre er rübergekommen, hätte es geklärt. Streitet er es denn bis heute ab? Bis heute, ja. Es gab also kein klärendes Wort zwischen den Brüdern? Nee, gar nichts. Und seitdem man ist die ganze Familie verkracht. Ich habe mich total zurückgezogen, bin... Ich wollte gerade sagen, da ist ja für dich eine ganze Welt eingebrochen. Da ist, da ist die Freundin weg, da ist der Bruder weg, da ist der Schwager ist weg. Ja, der Schwager ist mit meiner Schwester zusammen. Was sagt deine Schwester denn zu dem Desaster? Ja, also mit der habe ich auch dann den Kontakt erstmal überall abgebrochen gehabt. Aber die muss doch auch entsetzt sein, weil ihr Mann ist ja nun eben dann fremdgegangen. Ja, richtig, aber sie konnte dann nicht mehr zu mir, wegen meiner Partnerin. Und ich konnte nicht mehr dahin, weil ich das... einfach nicht verkraftet habe bis jetzt. Mhm. Und ja, deswegen ist alles so auseinandergegangen. Auseinandergegangen ist es also mit der Freundin im August, sagst du? Jetzt genau, im August alles. Wer hat denn da jetzt denn den Schlussstrich gezogen, du oder sie? Sie hat den Schlussstrich gezogen. Warum nicht du? Ja, warum nicht ich? Das ist eine gute Frage. Eigentlich hättest du es tun müssen. Liebe. Abhängigkeit. Wenn solche seltsame Sachen passiert sind, dann ist man doch eigentlich so verletzt. Ja, das ist schon richtig. Also wie gesagt, ich komme da auch nicht drüber weg. Ja. Ich habe nachts Albträume, sehe das immer, die Bilder vor mir Augen, also sei es mit dem Schwager oder mit dem Bruder und dies und das, und ich komme da absolut nicht mit klar. Ich werde jede Nacht, werde ich wach, habe Schlafstörungen, habe das und selbst tagsüber. Wo sind die Kinder? Bei ihr. Alle drei? Alle drei, ja. Auch der Ziehsohn? Auch der Ziehsohn. Wollen die Kinder das, oder die Eltern, zumindest die beiden Eltern, wollen die das so, dass sie bei ihr sind? Ja, das Problem ist, es gab dann viele Streitereien und wie es so ist, ich bin eigentlich der Konsequente und hat immer versucht Regeln zu machen, und sie hat immer andere Sachen gemacht. Ja, und... Jetzt hängst du ganz alleine da. Jetzt hänge ich ganz alleine da, also die Wohnung ist halb leer, ich habe weder Küche noch Waschmaschine noch irgendwas, was weiß ich, bin jetzt in Hartz IV gerutscht und keine Ahnung. Das heißt, du hast jetzt jahrelang eine große Familie quasi um dich herum gehabt und ist alles weg? Alles weg, also selbst komplette Familie. Ja, die weitere Familie und die enge Familie eben auch, die Kinder sind weg, die Frau ist weg. Richtig, genau. Was arbeitest du? Zurzeit bin ich arbeitslos. Hartz IV gerutscht, hatte zwei Bandscheibenvorfälle. Hatte ich gar nicht richtig verstanden mit dem Hartz IV, ja. Leider Gottes. Und wie gesagt. Das heißt, du hast auch dann schlimmerweise den ganzen Tag Zeit, darüber nachzudenken, was jetzt alles passiert ist. Ich muss dann natürlich auch die ganzen Behördenwege erledigen. Das heißt, was mit den Kindern betrifft, Unterhalt, das und. Ja, also das lenkt mich zwar schon ab, aber wie gesagt, sobald ich zurück in die Wohnung nach Hause kehre, also dann ist Feierabend. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich kann nicht mehr schlafen nachts. Wie ist der Kontakt im Moment zwischen dir und deiner Ex-Freundin? Ich muss sagen, ich laufe immer wieder hin. Sie hat eine eigene Wohnung jetzt? Ja, sie hat eine eigene Wohnung. Ich laufe immer wieder hin. Ich merke auch, klar. Was heißt das? Du läufst hin und dann? Was ist dann? Ja, gesagt, sage ich mal, ich liebe sie noch und ich so, dann hab vielleicht auch alles klar, dass sie jetzt jemand anderen hat, und ich habe immer gedacht, vielleicht klappt es wieder und macht und tut, aber irgendwie merke ich... Was ist dann? Du läufst dahin, sagst du gehst dahin? Ich gehe dahin, und klar. Wie ist die Stimmung dann? Was sagt sie? Ja, was sagt sie? Also ich kann jederzeit jetzt zu ihr kommen oder so mit ihr reden darüber oder machen, aber sie sagt, es ist vorbei. Ne? Es ist vorbei. Also sie sagt... so ein bisschen gnadenmäßig, du kannst gerne kommen. Ja, genau. Richtig. Das klingt so ein bisschen wie ein Almosen, du kannst kommen, aber... du kannst kommen, wie gesagt. Bild dir nichts ein, mach dir aber keine falschen Hoffnungen. Genau, richtig. Also die Kinder, wenn sie arbeiten gehen, kann ich noch darauf aufpassen, machen und tun und so, aber ansonsten dann, wenn irgendwas sein sollte, so absolut total beiseite geschoben. Mit welcher Begründung ist sie eigentlich gegangen? Ja, also sie sagte zu mir... es sind noch andere Sachen vorgefallen, dass sie Rechnung nie bezahlt hatte und das alles. Und ich habe natürlich dann immer kontrolliert, weil ich natürlich, nicht irgendwie in Mist geraten wollte. Und dann kam dann raus, dass sie anderthalb Jahre keinen Kindergarten bezahlt hat, anderthalb Jahre keinen Hort bezahlt hat, einfach so und Sachen versteckt hat, Papiere versteckt hat. Okay, aber deshalb trennt sie sich ja nicht von dir. Warum hat sie sich von dir getrennt? Sie sagte wegen der Kontrolle. Wegen der Kontrolle. Sagte wegen der Kontrolle, aber natürlich, wie gesagt, wenn man nicht ehrlich ist und Rechnung verschweigt und macht und tut, auf einmal steht der Kuckuck vor der Tür, man weiß von nichts und Also wegen der Kontrolle? Ist auch von ihr der Satz gefallen, ich liebe dich nicht mehr? Ja. Ja, ist gefallen. Den muss man sehr ernst nehmen. Das stimmt. Also den darf man auch nicht zur Seite wischen. Nach dem Motto, die hat das gar nicht so gemeint. Die hat das so gemeint. Wenn man das sagt, hat man das so gemeint. Ich weiß, dass es so gemeint hat und ich habe jetzt auch mich zurückgezogen gehabt. Das ist nicht zu realisieren, sowas ist aus, es ist vorbei. Mhm. Peter, das ist ein Desaster, in das du da reingeraten bist. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht mehr selber, wie ich da rauskomme. Ja, ich glaube, dass du erstmal die Situation lernen musst, auszuhalten, dass das so ist. Das ist das der erste Schritt. Das stimmt. Dir klarzumachen, dass es kein Zurück mehr gibt. Dass diese Frau dich nicht will, Pläne zu machen, wie du dein eigenes Leben organisierst, das ist alles leichter gesagt als getan, ich weiß. Ja, genau das ist das also. Aber das ist halt immer so, es ist natürlich immer so, wenn man verlassen wird. Und in dem Fall ist es natürlich noch dramatischer, weil du deine Familie noch verloren hast durch die ganzen Sachen. Aber was hast du für eine Alternative? Die Alternative, es gibt keine Alternative, als da musst du jetzt durch. Ganz salopp gesagt, da musst du jetzt durch. Ja, das habe ich für mich auch gemerkt. Also es ist hart und ich habe gesagt, klar, ich muss da durch, aber naja, es, wie gesagt, ich versuche mich auch so abzulenken und zu machen, zu tun, aber wie gesagt, ich komme nicht in den Schlaf rein. Mhm. Ich bin seit Wochen lang, bringe ich wieder auf nachts. Mhm. Hast du denn einen Gesprächspartner, mit dem du viel über die Situation reden kannst? Nee. Ach, gar keinen. Es gibt keinen Freund, mit dem du... Nee, gar nichts, also... Okay, dann würde ich schon vorschlagen, oder ja, dann möchte ich schon vorschlagen, dass wir nochmal mit dir sprechen. Mhm. Jetzt gleich, im Nachhinein. Und dann wäre sicher eine Beratungsstelle für dich gut, vielleicht ein fester Ansprechpartner in Form eines Therapeuten. Müssen wir mal gucken, was so adäquat ist, was angemessen ist. Ja. Dass du mit einem Fachmenschen zusammen deine Lage versuchst, in den Griff zu bekommen. Gut. Denn die Auseinandersetzung, das Reden ist schon wichtig, dass du ein Gegenüber hast, mit dem, um einfach nur auch mal das Herz zu befreien von all dem, was dich da bedrückt. Ja, das Problem ist, wie gesagt, ich ziehe mich immer mehr zurück. Ich war fast 3 Monate nicht mehr draußen. Ja, das geht nicht. Besteht Gefahr, Alkohol oder sowas? Nee, den lehne ich grundsätzlich ab. Sehr gut. Da habe ich selber Angst vor. Ja, und sonst Drogen auch? Nee, Drogen auch nicht. Gut. Gut, Peter, dann wirst du von meiner Psychologin, der Sabine, angerufen und alles weitere im Hintergrund. Alles klar, vielen Dank auch. Viel Glück und viel Erfolg wünsche ich dir. Jo, danke. Tschüss. Jo, tschüss. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen ist Themennacht hier in unserer Sendung und das heißt, die ganze Sendung steht unter einem Thema. So, als Erklärung für die, die vielleicht zufällig heute uns zum ersten Mal sehen und hören. Und wir reden morgen über das Thema Ich will leben. Und insofern möchte ich auch gerne morgen mit Menschen sprechen, die so große Überschrift über ihr Leben geschrieben haben. Ich will leben. Obwohl sie vielleicht sehr krank sind und die Medizin schon aufgegeben hat, aber dennoch sagt ihr, ich will leben. Oder vielleicht seid ihr seelisch sehr, sehr verfinstert und in einem großen Tiefpunkt angelangt. Aber sagt trotzdem, ich will leben. Vielleicht sind eure Lebensumstände so dramatisch kompliziert, dass ihr kurz vorm Aufgeben seid irgendwie, aber dennoch sagt ihr, ich will leben. Das ist unser Thema morgen. Und ihr könnt gerne euch schon per Mail anmelden unter domian@wdr.de oder natürlich auch gerne morgen ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Nummer oder während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Ich will leben. Das ist unser Thema morgen. Ich bin gespannt auf eure Anrufe und freue mich, wenn ihr euch morgen meldet. Ich will leben. So, hier ist die Ute, 42. Guten Morgen, Ute. Hallo. Hallo, Ute. Um was geht's bei dir? Ich möchte erzählen, wie es manchmal sein kann, mit einem HDS-Kind geschlagen zu sein. ADHS heißt das, ne? Ja, ganz genau. Das heißt Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Salopp ausgedrückt Zappelphilipp. Ja, genau. Mehr oder weniger. Oder weniger, ja, genau. Ganz genau. Du hast ein Kind, das an dieser, heute sagt man ja, Erkrankung leidet. Ja, wirklich. Ja, wie das alt kann ist man wirklich so sagen. Ja, wie alt ist das Kind? Der ist mittlerweile 17. 17? Ja. Erzähl mal ein bisschen über den Sohnemann. Ja, pass auf, es ging los. Jan war schon als Baby sehr auffällig, weil er mit einem Schiefhals geboren worden ist. Mit was? Mit einem Schiefhals? Mit einem Schiefhals. Das nennt sich Kiss-Syndrom. Werden wahrscheinlich viele bekannt sein, Die können ihren Kopf nur zu einer Seite bewegen. Mhm. Und das musste jetzt erstmal therapiert werden. Das war auch alles soweit in Ordnung. Mhm. Und man konnte dann eigentlich so nach, ja, ich sag mal mit 2 Jahren, konnte man feststellen, dass Björn sich einfach anders benommen hat als andere Kinder. Nämlich wie? Er hat Ausraster gehabt. Er hat uns die Türen eingeschlagen. Schon in dem Alter? Ja, also er war knapp 2,5, 3. Hat dann wirklich vor lauter Wut sich auf die Fliesen geschmissen, mit dem Kopf, so lange bis der Kopf blutig war. Mhm. Und hatte dann mal eine Zeit lang, wo er sehr, sehr aggressiv war, wo man ihn gar nicht handeln konnte. Wie reagiert man denn darauf, wenn so ein kleines Kind, also ein 2-3-Jähriger, schon so aggressiv ist und solche Dinge macht? Ich habe mir meine eigenen Möglichkeiten gesucht, weil von Ärzten wird immer nur das Gleiche erzählt, aber das gilt nicht immer für die gleichen Kinder, weil jedes Kind ist ja immer noch anders. Mhm, und ich habe es mit Björn einfach so gemacht, ich habe ihn dann in den Arm genommen und habe ihn wirklich festgehalten, dass er überhaupt keine Chance hatte mehr, sich zu wehren, bis er wirklich ruhig war. Mhm. Und dann ging es auch wieder, dann fuhr er irgendwann runter und dann war es auch okay. Das konntest du aber nicht machen, als er schon 7, 8, 9 war. Nee. Wie hast du da reagiert, wenn er ausgerastet ist? Ja, es ist dann also vorgekommen, Björn ist im Kindergarten auffällig geworden, dass ich also alle 14 Tage ungefähr zum Vorsprechen kommen musste. Auffällig werden im Kindergarten heißt? Ja, zum Beispiel, er wollte zum Beispiel immer so der sein, der sagt, ich mach das jetzt aber, ich kann das alles. Und ja, also der Bestimmer, der Dominante. Bestimmer, der sich keine Freunde macht und so weiter. Hm. Und dann einfach feststellen kann, dass das einfach nicht klappt. Mhm. Und er ist auch Entwicklungsverzögerung unter anderem. Was ist er? Und eine Entwicklungsverzögerung. Entwicklungsverzögerung. Mhm. Das wird beim Kinderarzt, wenn er zu Vorsorgeuntersuchung geht, wird sowas auch festgestellt. Also im Klartext, ihr wurdet mit dem Kind nicht fertig. Nee, es war wirklich sehr, sehr schwierig. Wenn so ein Kind, nimm mal, der ist ein bisschen älter, so 9 oder 10 schon, und rastet komplett zu Hause aus, hat er dich auch schon mal in dem Alter geschlagen? Versucht, ja. Ja. Kann man da immer Herr seiner selbst sein? Ist man da nicht geneigt, dann vielleicht auch irgendwann mal auch heftiger zu reagieren? Ich muss leider eingestehen, dass mir da auch mal die Hand ausgerutscht ist. Hm. Hat es dann das noch schlimmer gemacht oder war er da erstmal stiller danach? Nee, danach wäre er erstmal so geschockt. Ja. Da kam dann erstmal nichts mehr. Mhm. So, nun ist er heute 17. Heute ist er 17. Wie geht's ich möchte dir ganz gerne erklären, dass gerade, ich sag mal, behinderten Kindern, er musste eine Behindertenschule besuchen, weil er natürlich in der normalen Grundschule nicht klargekommen wäre, weil die ist einfach zu groß und man kann nicht so auf ihn achten und so weiter. Mhm. Und dann hat er eine Behindertenschule besucht. Die letzte Lehrerin hat ihn sehr schwer gemacht. Er ist teilweise da wirklich vor den Klassenkameraden denunziert worden und das war alles nicht so lustig. Hat sich dann nicht mehr wohl gefühlt, war dann ständig krank. Und dann kam der Schulwechsel zur nächsten Schule und das ist dann auch noch schwer, erstmal eine nächste Schule für ihn zu finden. Mhm. Dann haben wir eine Schule für ihn gefunden. Da ist er dann 2 Jahre hingegangen und das war ganz toll. Und dann haben sie uns die Schule einfach zugemacht. Und dann hieß es, wir müssen die nächste Schule besuchen. Mhm. Also das ist immer... Also ein schwieriges Unterfangen. Ja, das kannst du dir nicht immer so damit erklären, weil die nächste Schule ist dann nicht mal eben nur 5 Kilometer entfernt. Verstehe. Also wir wohnen rechtsrheinisch, wir müssen linksrheinisch zur Schule bis nach Rheinberg. Ja. Also schon. Wie ist es denn heute mit ihm mit 17? Also er hat eine total tolle Entwicklung genommen. Mhm. Er ist ein sehr ruhiges Kind geworden. Wie kommt das? Wie erklärst du es? So liebevoll. Ich glaube, erstmal kommt es davor, dass ich mich von diesen Ärzten teilweise nicht verrückt gemacht habe. Bekommt er oder hat er Medikamente bekommen? Er hat Medikamente bekommen, ja. Heute auch noch? Heute bekommt er auch noch, ja. Ja. Wenn man die absetzen würde, was wäre dann? Ich sag mal, in Ferien machen wir es manchmal, dass wir so absetzen. Was für ein Medikament ist das? Er bekommt Konzerte im Moment. Mhm. Ferien setzt er es ab und dann geht's auch. Ja, nicht absetzen. Also ich gucke dann immer, wann er es braucht und wann er es nicht braucht. Ja, ja. Also ich bin da immer sehr, weil die Ärzte sagen dann immer, nee, absetzen soll man es nicht, dann kann es eventuell nicht mehr funktionieren und so Besteht weiter. Besteht die Chance, dass man sich ja irgendwann ganz rausschleichen kann aus dem Medikament? Ja, die Kinder, also die jetzt Ärzte sagen, immer mit der Pubertät verschwindet das im Allgemeinen. Ute, ich muss radikal unterbrechen, die Sendung ist gleich vorbei. Aber oh, schön, dass du auch noch dran gekommen bist. Alles Gute dir und deinem Sohn wünsche ich. Tschüss. Mama, ich möchte... Ich muss Schluss machen. Tschüss. So, morgen heißt unser Thema Ich will leben. Ich wünsche euch eine gute Nacht.